Ja, ja, wo war denn das nur? Ich erinnere mich schon, drunt in der Lobau. Wenn ich das Platzerl wüsste, drunt in der Lobau, hab ich ein Mädel geküsst. Ihre Augen waren so blau, als wie die Veilchen in der Au. An dem wunderschönen Platzerl in der Lobau, wo die Donau mit silbernen Armen umschlingt letzte Stücke vom träumenden Wien, wo die Einsamkeit winkt, wo die Nachtigall singt und das Heimchen noch nistet im Grün. Dort lacht das Glück aus allen Zweigen, dort ist der Blütenduft so eigen, am stillen Waldrand, wo ich mein Liebchen fand. Drunt in der Lobau, wenn ich das Platzerl nur wüsste, drunt in der Lobau, hab ich ein Mädel geküsst. Ihre Augen waren so blau, als wie die Veilchen in der Au. An dem wunderschönen Platzerl in der Lobau. Ihre Augen waren so blau, als wie die Veilchen in der Au. An dem wunderschönen Platzerl in der Lobau.